Ich darf nicht, Tredub. Ich darf die Roten nicht anmisten. Dynastie Gepard beginnt ihre Herrschaft. Leise, sachte, nur dem Gegner nicht wehtun. Mein Artikel über den Montag, das war vielleicht das Beste, was ich in meinem ganzen verfussten Leben geschrieben habe. Ja. Es gibt einen Ausweg. Es gibt keinen. Ich darf nichts schreiben. Wenn du mir hilfst, dass ich angestellt werde mit festem Gehalt, dann sage ich dir, wie du doch stänkern kannst. Ich? Du nicht. Aber wenn du ein Eingesandt bekommst von einem Abonnenten, musst du es doch bringen. Du kannst doch deinen Abonnenten nicht vor den Kopf stoßen. Stänkern muss man. Sie unruhig machen, die Leute. Mensch, Max. Wo es eine Schweinerei zu machen gibt, bist du unübertrefflich. Papier her. Ja, bitte. Fieberhaft beginnt er zu schreiben, ohne eine Sekunde des Nachdenkens. Das muss bei Stuff wie die Eintrittskarte werden in die Redaktion. Jetzt muss Stuff sein Versprechen halten. Lies vor. Wer kann denn deine Klaue lesen? Das Gebot der Stunde. In der ganzen Stadt hört man die aufgeregtesten Kommentare zu den gestrigen Ereignissen am Montag in unserer Vaterstadt. Klingt echt. Sehr gut. Aber vielleicht wichtiger als Gerede ist die klare Antwort auf die Frage, wie stellt sich die Einwohnerschaft Altholms zu den Ereignissen des blutigen Montags? Ist sie einverstanden damit, dass die Bauern, die Gäste unserer Stadt waren, niedergeschlagen wurden, oder ist sie damit nicht einverstanden? Ich bin ganz entsetzt. Überall höre ich, dass die Bauern ihr großes Reitturnier, das in 3 Wochen stattfinden sollte, nunmehr nicht in Altholm abhalten werden. Das brachte immer 6.000 bis 8.000 Bauern in die Mauern unserer Stadt. Gott bewahre Altholm vor einem Boykott durch die Landwirtschaft. Darum, Geschäftsleute, Handwerker, Gewerbetreibende, erklärt kurz und bündig, seid ihr mit dem Blutmontag einverstanden oder nicht? Ein Geschäftsmann für viele. Du hast alle deine Sünden wieder gut gemacht. Mein Sohn Tredub. Das trifft den Schwarze. Gib her! Los! Und er stürmt in die Setzerei.